Aber das setzt voraus, dass das Grundgesetz eine Bestimmung enthält, wonach es automatisch außer Kraft tritt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Nun, ich glaube, über diesen Zeitpunkt kann kein Zweifel bestehen. An dem Tage, an dem eine vom deutschen Volke in freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt. Soweit das Zitat aus der Rede von Carlo Schmitt. Ganz ähnlich wie der klarsichtige Sozialdemokrat sahen dies ausweislich der Protokolle des Parlamentarischen Rates auch die meisten anderen Väter des Grundgesetzes. Der CDU-Abgeordnete und spätere Bundesaußenminister Clemens von Brentano sekundierte seinem Kollegen im Rat mit den Worten, Zitat, »Wir alle sind uns klar, und das kommt im letzten Artikel unseres Verfassungsentwurfs zum Ausdruck, dass das, was wir hier beschließen, zeitlich begrenzt sein soll und muss. Und wir hoffen und wünschen, dass der Tag bald kommen möge, an dem unsere ganze Arbeit sich als überholt erweisen wird.« Zitat Ende. Das Grundgesetz begründete keine Staatlichkeit. Und weil das so ist, schrieben ihm seine Väter noch einen Textbaustein in Form des Artikels 146 hinein, der da lautete, Zitat, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende. Das war kein Mindesthaltbarkeitsdatum, das war ein Maximalhaltbarkeitsdatum. Das war ein Versprechen an das deutsche Volk, dass es am Tag seiner Wiedervereinigung in Freiheit das Recht hat, sich aus eigener Souveränität eine Verfassung zu geben, die diesen Namen im Sinne der zitierten Rede von Carlo Schmitt auch verdient. Als dann, am 3. Oktober 1990, die Einheit Deutschlands kam, waren sich aber die politische Klasse in Deutschland und die alliierten Besatzungsmächte aus wahrscheinlich nicht übereinstimmenden Gründen einig, dass sie dem deutschen Volk nicht zutrauten, eine verfassunggebende Versammlung zu berufen. Zu bequem hatten es sich die Parteien schon in dem von ihnen dominierten System eingerichtet, als dass sie es zugelassen hätten, dem Volk die Chance zu geben, sich eine Verfassung zu schneidern, die die Macht wieder mehr an den Souverän zurückgibt, als dies im Grundgesetz der Fall ist. Die Alliierten atmeten wahrscheinlich kräftig durch und dachten bei sich, Gott sei Dank, die Deutschen fragen nicht mal danach, also bloß nicht anfassen, was wir 1948 nach reiflicher Prüfung genehmigt haben und was jetzt schon 40 Jahre auch in unserem Sinne halbwegs gut funktioniert hat. Was das deutsche Volk stattdessen bekam, war eine Mogelpackung, die immerhin das Türchen so weit offen gelassen hat, dass es keinen Hochverratstatbestand erfüllt, über eine neue Verfassung nachzudenken, nämlich einen auf die lange Bank geschobenen neuen Artikel 146 mit nunmehr folgendem Wortlaut. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Der Passus, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, wurde in die neue Fassung eingefügt.